Erster Paulus sprach zum Hohen Rat, ihr Männer und Brüder, ich habe bis heute immer ehrlich gelebt. Zweiter der hohe Priester Ananias befahl den Leuten, Paulus ins Gesicht zu schlagen. Dritter Paulus sagte zu ihm, Gott wird dich schlagen, du falscher Mensch. Du sitzt hier, um mich nach dem Gesetz zu richten. Aber du lässt mich schlagen, das ist gegen das Gesetz. Vierter die Leute, die daneben standen, sagten, beleidigst du den Hohepriester Gottes? Fünfter Paulus sagte, Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. Es steht geschrieben, du sollst einen Anführer deines Volkes nicht beleidigen. Sechster Paulus wusste, dass Sadduzäer und Pharisäer dort waren. Er rief im Hohen Rat, Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer. Mein Vater war auch ein Pharisäer. Man klagt mich an wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Siebter, als er das sagte, begann ein Streit zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Die Versammlung war sich nicht mehr einig. Achter, die Sadduzäer sagen, es gibt keine Auferstehung. Sie glauben auch nicht an Engel oder Geister. Aber die Pharisäer glauben an all das. Neunte. Es gab viel Lärm. Einige Schriftgelehrte von den Pharisäern standen auf. Sie stritten sich und sagten, wir finden nichts Schlechtes an diesem Mann. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen? Zehnter, der Streit wurde sehr stark. Der Oberst hatte Angst, dass sie Paulus töten würden. Er rief Soldaten. Er befahl, Paulus aus ihren Händen zu nehmen. Dann sollten sie ihn in die Festung bringen. Elfter, in der nächsten Nacht kam der Herr zu Paulus. Er sagte, hab keine Angst. Du hast in Jerusalem über mich gesprochen. So sollst du auch in Rom über mich sprechen. Zwölfter, als es Tag wurde, versammelten sich einige Juden. Sie schworen, nichts zu essen oder zu trinken. Sie wollten Paulus töten. Dreizehntes, mehr als 40 Männer machten diesen Plan. Vierzehnter, sie gingen zu den Hohenpriestern und den Ältesten. Sie sagten, wir haben geschworen, nichts zu essen oder zu trinken. Wir wollen Paulus töten. Fünfzehnter, bittet jetzt mit dem Hohen Rat den Obersten. Er soll Paulus zu euch bringen. Ihr wollt seine Sache genau prüfen. Aber wir sind bereit, ihn auf dem Weg zu töten. Sechzehnter, der Neffe von Paulus hörte von dem Plan. Er ging in die Festung. Er erzählte es Paulus. Siebzehnter, Paulus rief einen Offizier. Er sagte, bringe diesen jungen Mann zum Obersten. Er muss ihm etwas sagen. Achtzehnter, der Offizier nahm den jungen Mann und brachte ihn zum Obersten. Er sagte, der Gefangene Paulus hat mich gebeten. Ich soll diesen jungen Mann zu dir bringen. Er will dir etwas sagen. Neunzehnter, der Oberst nahm ihn bei der Hand. Er ging mit ihm zur Seite. Er fragte, was willst du mir sagen? Zwanzigster, er sagte, die Juden haben vereinbart, dich zu bitten. Sie wollen, dass du Paulus morgen zum Hohen Rat bringst. Sie sagen, sie wollen mehr über ihn erfahren. Einundzwanzigster, glaube ihnen nicht. Mehr als 40 Männer warten auf Paulus. Sie haben geschworen, nichts zu essen oder zu trinken. Sie wollen ihn töten. Sie sind jetzt bereit und warten auf deine Erlaubnis. 22. Der Oberst ließ den jungen Mann gehen. Er befahl ihm, niemandem davon zu erzählen. Er sollte nicht sagen, dass er es dem Obersten erzählt hatte. 23. Dann rief er zwei Offiziere. Er sagte, mach 200 Soldaten bereit. Sie sollen nach Caesarea gehen. Macht auch 70 Reiter und 200 Männer mit Speeren bereit. Sie sollen um 9 Uhr abends starten. 24. Haltet auch ein Tier bereit. Paulus soll darauf reiten. Bringt ihn sicher zum Verwalter Felix. 25. Er schrieb einen Brief mit diesem Inhalt. 26. Claudius Lysias grüßt den sehr geehrten Verwalter Felix. 27. Die Juden haben diesen Mann gefangen genommen. Sie wollten ihn töten. Ich kam mit meinen Soldaten dazu und rettete ihn. Ich fand heraus, dass er ein Römer ist. 28. Ich wollte wissen, warum sie ihn anklagten. Darum brachte ich ihn zu ihrem Hohen Rat. 29. Ich fand heraus, dass sie ihn wegen ihres Gesetzes anklagten. Aber es gab keinen Grund für Tod oder Gefängnis. 30. Mir wurde gesagt, dass es einen Plan gab, den Mann zu töten. Darum schicke ich ihn schnell zu dir. Ich habe den Anklägern gesagt, sie sollen ihre Vorwürfe bei dir vorbringen. 31. Die Soldaten holten Paulus wie befohlen ab. Sie brachten ihn in der Nacht nach Antipatris. 32. Am nächsten Tag gingen die Soldaten zurück zur Festung. Die Reiter sollten mit Paulus weiterreiten. 33. Als sie in Caesarea ankamen, übergaben die Reiter den Brief dem Verwalter. Sie gaben Paulus ihm. 34. Der Verwalter las den Brief. Er fragte Paulus, woher er kam. Er erfuhr, dass Paulus aus Kilikien kam. Dann sagte er, 35. Ich werde dich befragen, wenn deine Ankläger angekommen sind. Er befahl, Paulus im Palast des Herodes gefangen zu halten.